Deutschlandfunk Soundcheck. Das Thema nach wie vor: Ethno, Elektro, Computer trifft Folklore. Am Mikrofon nach wie vor Thomas Elbern. We'll be right back. beiden Soundtüftler der Chemical Brothers haben lange die Köpfe zusammengesteckt. Da, wo man eigentlich nichts Innovatives mehr vermutete, waren sie dann plötzlich zur Stelle und das mit einem Ethno-Electro-Track erster Wahl. Galvanized, das heißt zusammenschmelzen, und kaum ein Stück hat das so erfolgreich gemacht wie dieses, wo die türkisch-arabischen Sounds neben den westlichen Elektronikklängen in friedlicher Koexistenz leben. Eigentlich schon fast logisch, wenn man die starke Präsenz der arabischen Klänge generell in Europa sieht. Weiter mit Blackstar Liner, die von Choke Hossein angeführt werden. Blackstar Liner stammen aus dem englischen Leeds und sind eine der asiatischen Bands, die die Musik ihrer Väter, die Klänge aus Bollywood-Filmen mit der Clubkultur Englands verbinden, und das ziemlich gekonnt. Hossein sagte einmal, dass er lieber 200 Tabla-Spieler gleichzeitig hört als einen langweiligen Rock-Schlagzeuger. Blackstar Liner mit Yemen, Kuta Connection Dub. arabischer Underground Samsara Sound System zu finden auf der wirklich gelungenen Compilation Harem's Secret. Orientalische Rhythmen und Einflüsse treffen auf die moderne. Die Buddha Bar Compilation Reihe gehört mittlerweile zu den sehr etablierten Samplern, bei denen sich DJs aus aller Welt bedienen. Man weiß wenig über das Mambaya Project, aber dieser Titel auch wieder so ein Crossover aus Tradition und Moderne begeistert in den Clubs zur Zeit. Clockwork vom Mambaya Project. Da da da. japanische Hip-Hop-Produzent DJ Crush ist ein kompromissloser Soundtüftler, der zwar beeinflusst ist von amerikanischen Vorbildern, das aber verbindet mit der Folklore seines Heimatlandes. Das macht ihn auch ziemlich einmalig. Da kommen Tracks heraus, die man so noch nie gehört hat. Japanische Folklore trifft Hip-Hop-Beats. DJ Crush mit Interludes. Gaudi ist das Pseudonym eines italienischen Produzenten mit Sitz in London, der ähnlich wie der gleichnamige Architekt seinen Stil aus den unterschiedlichsten Einflüssen kreiert. Gaudi ist schon seit den frühen 80ern aktiv und hat mittlerweile eine Menge Projekte verwirklicht, die fast alle mit Weltmusik zu tun haben. Beispiel Sufani zu finden auf der Compilation Siddhartha. Oh, Man muss nicht aus Indien stammen, um sich von deren Folklore inspirieren zu lassen. Toyen, die wir gerade gehört haben, sind aus dem kalten Norwegen und mit India Pindia kommt ein wenig Wärme auf. So auch bei der Formation Acid Queen. Das Duo stammt ebenfalls aus Norwegen und hat mit Musikern aus Zanzibar und Dar es Salaam gearbeitet und eine Art Welttechno kreiert, der ihresgleichen sucht. Hören wir Acid Queen mit Sema. Thank you. Das war noch einmal Black Star Liner von der CD Eastern Uprising, die 97 schon die Dance Music der in England lebenden jungen Inder repräsentierte. Feuerschlucker, Artisten, Schausteller und Musiker formten schon in den frühen 80ern die Gruppe Cirque du Soleil, ein Zirkus und eine bunte Truppe von Musikern aus Kanada, die seitdem auf den internationalen Weltbühnen gastieren. Es ist auch der musikalische Mix, der den Reiz ihrer Show ausmacht und schon ganz früh Tradition und Moderne zusammenbrachte. Hören wir Oscillum. Die englischen Basement Jacks sind dafür berüchtigt, in ihren Clubkrachern von nichts Halt zu machen, was sich nicht irgendwie verwursten lässt. Und so samplen sie nicht einfach indische Sounds, sondern sie verfremden sie so weit, dass es klingt wie eingeflogen. Hören wir Basement Jacks mit Lucky Star. us to you. Quick to move, nothing that helps us. We were armed so ridiculously. Guilty portrayed so innocently. First natives act immigrantly. Grew up carrying on to poverty. Little chested crab for a while. I was born in the court of the prophetess. I wanna stand just put money on trial. Robbery sure did affect me. Kept me in the sight of the old bill. So I stayed new 60 escape. To the front gate, to the house on the hill. Das war es auch schon fast im Soundcheck, in dem es heute um Ethno-Electro, Computer trifft Folklore ging. Der letzte Track kommt von Sushinda Shinda und nennt sich The Folk Groove. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt schon mal Thomas Elber.